aus Sterben! Schmalt hier auf die Läufe kommt, hat sich im hohen Ried gesonnt. Macht gute Fährte tief im Tann, der Spiegel glänzt, ich packe an. Der Wehl zuckt wie Fingerahl, die Flinte springt vom Futteral. Weit, Malz, Malz, Malz, Malz, heil. Ich fege mir den Bast vom Horn und ein gestrichenes Korn. Mein Malz, Malz, Malz, Malz, Malz. Auf dem Lande, auf dem Meer lauert das Verderben. Die Kreatur muss sterben. Schweiß tropft auf das Knie. Auf dem Lande!